Shimon Stein. Ja, guten Morgen, lieber Herr Armbrüster. Zunächst mal, Herr Stein, wie ist das in Israel aufgenommen worden, dass Obama sozusagen einen Bogen um Israel macht? Ja, wir hätten uns gewünscht, dass wenn er im Nahen Osten zum ersten Mal als Präsidenten reist, auch Israel besuchen wird. Das ist ja nicht geschehen. Kein Grund hier eigentlich sich Gedanken zu machen, denn in der Rede hat er, glaube ich, eindeutig über die amerikanisch-israelischen Beziehungen gesprochen. Insofern, ja, es wäre schön, aber das ist ja nicht von mir aus dramatisch zu bewerten, die Tatsache, dass er dieses Mal sich mit dem Thema USA und der islamischen Welt als Schwerpunkt befasst hatte. Verbirgt sich hinter dieser Reiseplanung möglicherweise eine versteckte Botschaft an Israel, so nach dem Motto, ich nehme euch nicht mehr ganz so wichtig wie mein Vorgänger? Ich meine, wie gesagt, also wenn man die Rede gesehen hat, wenn man die Rede dann analysiert eben hat, dann in der Tat, glaube ich, könnte auch von manchen interpretiert werden, als ob diese Exklusivität in der Beziehungen, die ja seit heute der Fall war, vielleicht ja nicht mehr in dieser Deutlichkeit, wie wir es in den 8 Jahren der Bush-Administration erlebt haben, auch sehen werden. Wenn ich mir so die Meldungen durchlese über die Kommentare in israelischen Zeitungen, dann liest man da ziemlich viel von Aufregung und von Empörung. Ist das ein Eindruck, den Sie auch haben? Ich würde nicht sagen, dass man von Empörung auch sprechen kann. Ich meine, am Ende, glaube ich, haben wir die Rede gelesen. Übrigens, es sind ja zum Thema Nahost keine neuen Akzente, die in diese Rede gefallen sind. Ich meine, wenn man die Verlautbarungen, die Erklärungen des Präsidenten und der Secretary of State Hillary Clinton in den letzten Monaten verfolgt haben, dann glaube ich, hat das, was wir am Donnerstag gesehen haben, nicht Neues zu melden. Insofern glaube ich, von Empörung meines Erachtens kann ja nicht die Rede sein. Aber immerhin hat er ja in dieser Rede Palästinenser und Israelis sozusagen in einem Atemzug genannt und beide an ihre Pflichten im Friedensprozess erinnert. Ist das nicht ein neuer Ton? Noch einmal, also ein neuer Ton bezogen auf diese Administration ist es nicht. Das hat er schon bereits in den Monaten, seit er im Amt ist, mehr als einmal schon gesagt. Die Erwartungen, die er an Israelis und die Palästinenser hatte, sind in dieser Rede noch einmal klar geworden. Aber diese Rede eigentlich ist ja kein Plan. Diese Rede waren mehr das Gefühl, die Meinung, seine Haltung zum Thema USA und die islamische Welt und auch hier zum Thema Nahost, Iran und die anderen Themen, die ja angesprochen worden sind. Wir müssen noch sehen, was aus dieser Rede geschehen wird, denn das ist ja eben kein Arbeitsplan. Man hat ja eben nicht hier etwas Konkretes, nur eigentlich generelle Bemerkungen und Wünsche, die er zum Ausdruck gebracht hat. Bleibt es dran, dann war es noch eine Rede. Wird diese Rede dann in einem Plan umgesetzt, dann, glaube ich, wird man sehen, ob die Amerikaner entschlossen sind, auch hinter der Bemerkungen der Präsidenten auch zu stehen. Aber da muss man noch darauf warten. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, Herr Stein, hat man sich in Israel sozusagen bereits darauf eingestellt, dass Obama die Richtung im Nahostkonflikt ändern will und dass deshalb auch diese Rede in Kairo im Grunde nichts Neues gebracht hat, zumindest nichts Neues für diese Regierung? Ich meine, das ist ganz klar aus dieser Rede und aus vorherigen Reden, dass er eine große Bedeutung eigentlich sieht bezüglich die Lösung des israelisch-palästinensischen Konfliktes. Und der hat vor, auch also entschlossen, an die Sache reinzugehen. Aber es bleibt noch abzusehen, mit welchen, was für einen Plan wird er eigentlich uns vorstellen. Er hat über den Roadmap gesprochen, er hat kurz die arabische Initiative erwähnt, aber mehr als eigentlich generelle Bemerkungen hatte zum Thema nicht gemacht. Das ist ein Thema, das ihm am Herzen liegt. Das ist ein Thema, das für die amerikanischen nationalen Interessen auch von großer Bedeutung ist. Und jetzt bleibt abzuwarten, in einem Dialog mit den Parteien, die arabische Welt, die Palästinenser und Israelis zu sehen, wie man eigentlich das in einem gewissen Plan mit einer Zeitvorstellung auch umsetzt. Und das ist die schwierige Arbeit, die vor der Administration auch vorsteht. Und er erwartet die Kooperation von uns, und ich hoffe, dass Israel wird auch kooperieren, auch von den Palästinensern und auch wichtig von der arabischen Welt, die bis heute sehr zügig, eigentlich sehr zurückhaltend auf das, was man auch von der arabischen Welt erwartet, wenn man das israelisch-palästinensische Problem auch lösen wird. Übrigens noch ganz wichtige und bedeutend auch zu erwähnen ist die Dinge, die ja in der Rede nicht erwähnt waren. Das ist Syrien, das ist Hezbollah und Hamas, das ist Libanon, die eigentlich vor Wahlen auch steht. Das sind Dinge, die rausgelassen sind, und das ist auch eine gewisse Richtungbedeutung, nämlich, dass ich als Präsident messe der israelisch-palästinensische Konflikt eine viel größere Bedeutung als die Lösung des israelisch-syrischen Problems. Ich möchte, Herr Stein, jetzt auch noch mal kurz auf den Besuch von Obama im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald gestern zu sprechen kommen. Viele haben diesen Teil des Besuchsprogramms ja ungefähr so kommentiert: Obama reist zwar nicht nach Israel, aber er besucht ein ehemaliges Konzentrationslager und sagt den Israelis damit, ich setze immerhin hier in Deutschland ein Zeichen gegen Antisemitismus und gegen die Leugnung des Holocaust. Ist das auch eine Botschaft an Israel? Egal wo man ist, dieses Zeichen, die ja er gestern und auch übrigens vorgestern in seiner Rede mit Hinblick auf das Leiden des jüdischen Volkes, die er ganz deutlich zum Ausdruck gebracht hat, und die Reise gestern nach Buchenwald, sind wichtige Zeichen, nicht nur für uns, sondern eigentlich auch an die arabische Welt, an Iran und alle anderen, mit Hinblick auf die Vergangenheit, die Notwendigkeit, sich mit dem Thema Antisemitismus und Feindlichkeit auseinanderzusetzen. Insofern glaube ich, also egal wo er ist, wichtig war für uns alle, dass er sich diesen Themen gewidmet hat und auch diesen Besuch in Buchenwald auch gemacht hat. Eine Forderung, die immer wieder laut wurde bei diesen Reden, war die Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung im Nahostkonflikt. Was würden Sie sagen, ist diese Forderung rübergekommen? Muss die israelische Regierung jetzt reagieren? Ja, diese Botschaft ist ja nicht seit heute klar. Diese Botschaft hat Präsident Obama auch beim Besuch des Ministerpräsidenten Netanyahu klar und unmissverständlich zum Ausdruck gebracht. Und jetzt, glaube ich, kommt es auf die israelische Regierung an, sich ernsthaft mit diesem Thema auseinanderzusetzen, genauso wie auch mit dem Thema der Siedlungen. Nicht leicht wird es eigentlich für den Ministerpräsidenten Netanyahu sein wird, aber am Ende, glaube ich, ich setze auf die Vernunft, auf den Dialog mit den Amerikanern, und weiterhin, glaube ich, ist für Israel die Beziehungen zu den Amerikanern, zur Administration und zu USA von strategischer Bedeutung. Und ich bin zuversichtlich, dass am Ende werden wir den Weg finden, um gemeinsam an die Zwei-Staaten-Lösung konstruktiv zu arbeiten. Shimon Stein war das, der ehemalige israelische Botschafter in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Stein, und noch einen schönen Tag. Danke Ihnen.